Schönen guten Abend, Herr Tom, zu den Netzgesprächen Nummer 31. Ja, moin. Ja, moin. Das war jetzt ein harter Übergang, ja? So von Huch, die Musik ist aus, zum Intro-Lied. Das ja. Hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich bin jetzt ein bisschen perplex. Du bist perplex? Ja. Wir können es auch noch als Pre-Show betrachten und machen 5 Minuten einfach nochmal ein Intro. Wir können ja dann am Ende schneiden. Ja, wir machen einfach alle 5 Minuten Intro. Alle 5 Minuten so Intro, genau. Die freie Wahl irgendwie, was gut war. Das ist ja dann auch gut für irgendwie zukünftige Zensursysteme, ne? Die können uns dann einfach so die ganzen Stellen rausschneiden, haben dann wieder das passende Intro einfach so vor jedem Themenblock. Ja, ja, wir können das auch wie die Oscars oder so machen, dass du sowas im 10 Sekunden versetzt sendest. Ja, der Stream hat ja eh einen Delay. Ja, ach so, ja. So. Ja, aber du musst halt gucken, dass du es irgendwie im Griff hast. Das heißt, wenn ich dann irgendwie Bumsen sage, dass du das noch rechtzeitig rausschmeißen kannst, bevor es in den Stream geht oder auspiepen oder sowas. Und genau in dem Moment, als du Bumsen gesagt hast, sind 2 Hörer dazugekommen. Ja, wir sollten unsere Themenschwerpunkte vielleicht überdenken. Ja. So, wir hatten es ja letztens auch schon, ne? Ja. Du meinst mehr Sex? Ja. Mehr Sex im Podcast? Und, ich könnte meine Hose wieder ausziehen. Du könntest deine, ja. Obwohl das ja, ja, mach mal, passt schon. Das sieht man halt nicht, ist halt auch ein bisschen öde, ja. Ja, wir wollten ja noch hier so ein YouTube-Vodcast machen wir jetzt hier irgendwie irgendwann, ne? Keine Ahnung. Ach so, Videocast. Der Vodcast. Ja. Nee, das will ich nicht. Ja, wir können ja die Wand filmen. Oder, Die Wand, die nur den Schatten zeigt. Einfach so Animated GIFs drauflegen. Ich habe heute noch eine Doku gesehen über das Animated GIF und die Geschichte des Animated GIFs. Und im Grunde habe ich eigentlich ja so die komplette Entwicklung mitbekommen, weil als ich angefangen habe mit Internet, da war halt auch mal zu wenig Bandbreite für normales Bild. Von Bewegtem wollen wir da mal gar nicht reden. Damals. Aber wenn du dir das mal so in 7 Minuten gepackt anguckst, dann ist es eigentlich schon eine lustige Evolution, die da irgendwie so vonstatten ging. Ich meine, angefangen hat das Ganze ja hier so mit diesen, ja, vom Prinzip her eigentlich mit diesen Under-Construction-Dingern oder so Feuer, Flammen, irgendwas. Ja, ne? Genau. Und so, wo das inzwischen heute ist, was da so teilweise auf Tumblr oder sowas abgeht, das ist ja schon so eine eigene Kunstform, die irgendwo zwischen Film und Bild angesiedelt ist, ne? Ja, du hast ja heute irgendwie ganze YouTube-Videos nochmal als animiertes GIF, was ich so überhaupt nicht verstehe. Du gehst auf diese Fun-Seiten und immer die lustigen Videos sind alle nochmal irgendwie in Schleife als animiertes GIF oder so. Ja, diese ganz kurzen, ne? Nö, die sind teilweise echt lang, also weiß nicht, lang im Sinne von, wenn die 15 Sekunden, also ein 15 Sekunden animiertes GIF, was irgendwie so wie ein Video abläuft, das sind ja auch schon ein paar Bilder. Das finde ich total unnötig, sowas. Ja, bei so langen Dingern auf jeden Fall. Bei diesen kurzen Loops kann ich es halt verstehen. Aber diese langen Dinger, ich war gerade am Überlegen, weil ich kannte auch irgendwann mal so ein Animationsding. Ich weiß aber nicht mehr, ob das in Flash oder als GIF gemacht war, aber das war auch total krank. Muss mal gucken, ob ich das nachher finde und irgendwie verlinken kann. Müsste mir das nochmal anschauen. Aber wie gesagt, halt diese GIF-Geschichten halt von dem Under-Construction-Ding hin zu irgendwie, ja, da wird ja teilweise irgendwie so Fotografie gemacht von irgendeinem Platz und dann machst du ein kleines Video von einem Typ, der auf einer Bank sitzt und eine Zeitung liest oder sowas, ne? Und schmelzen die Jungs das halt so zusammen, dass du das dann halt den ganzen Hintergrund und die Leute und alles Mögliche hast du dann halt als starre Fotografie und mitten im Bild sitzt halt einer, der sich bewegt. Mhm. Und so ein ganzer Kram werd ich auch nochmal reinschmeißen, könnt ihr euch mal angucken. Fand ich sehr cool. Also ist ja im Grunde, ist es ja schon Kunst, ne? Also. Was ist das? Mediale, elektronische Kunst? Also es ist ja auch eine Kunstform, da irgendwie sich da auszulassen, ja, Dinge stehen Prinzip zu lassen und Dinge zu bewegen, zusammenzuführen. Ja, eigentlich auch schon von Anfang an, oder? Weil ich meine, es war ja auch so mehr oder weniger das erste Medium, wo du so Bewegtbild irgendwie teilen konntest, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie jetzt erst losgegangen ist, mit diesen Filmgeschichten das als Kunst zu betrachten, sondern es war ja eigentlich schon immer so eine eigene kleine, ja, Kunstform oder so ein Biotop, wo halt irgendwie die Leute, ja, sich gegenseitig irgendwie so hochgestachelt haben. So ein bisschen wie diese Demo-Szene. Oh ja, das war auch mal klasse. Ja. Das hat Und mich damals voll weggeflasht, was die Leute in so 4K oder 64K-Programm geschmissen haben an Musik und Grafiken. Ne? Der ganze Rechner hat dann immer geraucht, weil das ja so unglaublich prozessorintensiv war. Das war einfach unglaublich faszinierend, was die da rausgehauen haben. also mit dem ganzen Grafikkram kenne ich mich halt programmiertechnisch nicht wirklich so aus, sodass ich da halt irgendwie im Kopf habe, das waren halt alles immer relativ viel geometrische Formen oder Figuren oder sonst was. Selbst wenn es jetzt Umgebungen waren bei den richtig kleinen Demos, war es halt auch alles mehr oder weniger halt aus Steinen, Vierecken, Dreiecken und so zusammenbauen. Und da habe ich mir immer überlegt, ja, das kannst du halt nehmen und schmeißt halt einfach irgendwie wie hier diese Geiss oder Milk-Drop-Plugins, schmeißt halt irgendwelche Formelsammlungen dem Chip entgegen und der macht dir halt bunte Bilderchen draus, ne? Aber speziell, Ja, ja, aber sorry. speziell bei dem Audiokram, wo ich mich ja auch irgendwie ein bisschen auskenne, am Rechner schon das eine oder andere gemacht habe, hier, ja, da war mir das immer irgendwie mysteriös, wie du da das, ja, dieses breite Spektrum an Musik in die kleine Dateigröße reinbringen kannst. Ist halt irgendwie vergleichbar auch mit diesen Trackern, ne, von damals. Ja. Also ich glaube, du machst da nichts anderes, als die Soundkarte direkt anzusteuern und dann eben sagen, spiel mal eine Frequenz ab. Und dann spielst du viele Frequenzen einfach immer im Wechsel, nebeneinander, nacheinander. Also parallel konnten die ja nichts spielen. Und dann hast du dann irgendwie eine Melodie erzeugt. Das hat dieser Chris Hülsbeck, der hat das auch so gemacht. Der immer zu C64-Zeiten schon voll der Guru war, was Musik im Computerbereich betrifft, der für Turrican die Musik gemacht hat, unter anderem. Und damit eigentlich wirklich berühmt wurde, der hat das ja exzessiv gemacht. Der hat neue Programme geschrieben, mit denen du irgendwie abgefahrene Töne sequenziell generieren konntest, die sich dann irgendwie in einer total coolen Melodie mit Rhythmus angehört haben. Voll der Guru. So ein krasser Nerd, den habe ich letztes Jahr mal in so einem Vortrag gesehen. Aber der wusste schon echt, was er tut. Und es war nicht ohne, glaube ich. Ja, das hast du ja. Es gibt ja da irgendwie im Internet auch dieses SID-Archiv, ne, wo du so alles an Tracks, was mit diesen C64-Musikchips irgendwie gebastelt wurde, egal ob das jetzt Musik, Remixe, Game-Soundtracks oder alles Mögliche, gibt es im Internet ein Archiv, wo du dir einmal die Original-SID-Files runterladen kannst. Wenn du noch so einen Soundprozessor hast, kannst du die dann halt da drauf loslassen oder für ein Winamp-Plugins oder sowas. Und dann gibt es nochmal so eine Plattform, die das alles MP3isiert haben und halt ja, alles, was es an SID gab, in MP3-Downloads anbieten und dann halt auch auf verschiedene Soundchips losgelassen haben. Also du hast dann irgendwie International Karate 8 Tracks einmal durch den C64 gejagt, einmal durch den Amiga, einmal durch den Atari. Und ja, da gab es ja auch. Ja, wie du gemeint hast, so eine richtige Szene von Leuten, die da halt richtig richtige Musik mitgemacht haben und nicht nur halt irgendwie Game-Untermalung, ne? Ja. Hey, wenn du gerade gesagt hast, das sind alles geometrische Figuren gewesen, ich glaube, das traf zum Großteil auf diese 4K-Demos zu. Bei diesen 64K-Demos, behaupte ich jetzt einfach mal, sah das irgendwie alles schon nicht mehr so geometrisch aus. Also, was mich damals total weggeblasen hatte, war, ich glaube, von dieser Das Howjob oder Final Hawjob. irgendwas, oder? Nee, Heaven 7 hieß es. Von Howjob oder Hawjob oder wie man die Typen nennt. Das war so cool gemacht. Es war irgendwie so eine Lichtfigur, die da irgendwie angelaufen kam und das sah alles total fancy aus. Alles sehr blau, glaube ich. Aber sehr, sehr cool. Boah, sind wir heute ernst. Ja, Krass. da müssen wir wohl zu den anderen Themen finden. Ja, Oh, wahrscheinlich haben wir schon wieder Hörer verloren jetzt, oder? Durch das ach, Gebrabbel jetzt hier. da gucke ich gar nicht mehr drauf. Achso. Irgendeiner hat hier an unseren Shownotes rumgetimeslidert, so dass ich da nicht mehr drauf zugreifen kann. Das ist doch mit dem Public, das ist alles nicht gut. Wir wurden gehackt. Ja, wir wurden gehackt. Obwohl, Ich das muss muss man ja gar jetzt, nicht hacken. boop, da Das ist ja muss ich auch jetzt. öffentlich zugänglich. Was? Nee, ich scroll jetzt hier auf Irgendjemand. unsere Shownotes. Aha, Hier, jetzt habe ich auf Play der gedrückt. Gesichtskirmes schreibt gerade im Chat: Es ist übrigens Schnitzel- und Blowjob-Tag. Heute? Ja. Stimmt, da war irgendwas, ne? Keine Ahnung. Das ist mir jetzt sogar Ich komplett überlege neu. gerade mal, bei uns ist einmal in der Woche in der Kantine immer Schnitzeltag und ich glaube, es ist mittwochs. Ich esse jetzt aber Ja. kein Fleisch, aber hätte ich das heute Morgen mal gewusst, hätte ich in der Firma Verwirrung stiften können. Ich habe meiner Freundin heute einen Schnitzel mitgebracht, weil sie sagte, bring mal Schnitzel mit. Also ich habe einen Schnitzel mitgebracht. Ja, dann weißt du ja, was dich noch erwartet, ne? Tag ist. Kombiniere, Watson. Bei uns gab es keinen Schnitzel. Und Pi-Tag ist auch. Was bei euch gab? Ne, bei uns gab es auch keinen Schnitzel. Heute ist Pi-Tag wegen 14.3. oder was? Scheinbar, ja. Das musst du dann irgendwie mittags feiern um 15 Uhr, was? 29, oder? Nee, um 3.14 Uhr. Ja, nee, 3.14 Uhr hast du ja, 3.14 hast du ja schon beim Datum. Du musst ja hinten weitermachen. Die nächsten Stellen sind irgendwie 1.5 und dann weiß ich aber nicht weiter aus dem Kopf. Ich glaube 2.9. Ja, auch nicht schlecht. Das heißt, hier kurz vor 3:30, 13.4. Party machen. Nee, 14.3. 14.3. Ach, diese komischen amerikanischen und deutschen Datumsformate, dass die sich da auch nicht einigen können, das finde ich nicht gut. Ja, das sollte man auch mal standardisieren. Ja. Könnte die W3C mal übernehmen oder so. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wie viele Datenformate es gibt. Siehst du ja immer, wenn du irgendwie Software installierst, so hier WordPress oder MediaWiki oder sonst was, kannst du da irgendwie aus, weiß nicht, wie vielen Datumsformaten auswählen. Ja. Ich finde so, das, was wir hier haben, das finde ich ganz gut, aber wahrscheinlich sagt das jeder von dem eigenen. Aber so Tag, Monat, Jahr hintereinander, alles komplett ausgeschrieben, das ist doch mal sauber. Und nicht irgendwie so ein Bullshit wie, ja hier, ich sag mal erst den Monat und dann irgendwie den Tag davon. Und ja, mal davor oder mal dahinter, das hat doch alles nichts. Nee, ich finde es auch, also kleinste Einheit, nächstgrößere Einheit, nächstgrößere Einheit. Ich finde das absolut logisch. Ja, allein dieses... ich weiß nicht, es gibt ja das metrische System, was wir hier haben, was einfach das Bessere ist. Ne? Wie heißt denn das andere? Das asymmetrische System. Nee. Das Schlechtere. Weiß ja, ich aber nicht. Ich weiß nicht, allein diese ganzen Dinger, so Zoll, so 2,541 Zentimeter, ein Yard, weiß ich gar nicht, ein Fuß 30 Zentimeter, das ist doch alles voller Bullshit, oder? Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wer sich das ausdenkt. Was war überhaupt früher? Wie, keine Ahnung. Wo leitest du das her? Wie kommst du auf ein Maß? Was ist denn hier ein Zoll lang? Außer jetzt ein Zollstock. Ich kenne Zoll noch als Fuß, Maß. Ein Fuß kann ich nachvollziehen. Fuß obwohl kann alle ich Füße auch. Ja, Füße sind ja in der Regel unterschiedlich groß. Deine sind riesig, andere sind halt normal und sind irgendwie... scheinbar die Vorlage gewesen. Was ist ein Fuß in 30 Zentimeter oder sowas, ne? Ja, irgendwie sowas. Ich überlege gerade, warum du schon wieder sagst, dass ich große Füße habe. Als ich irgendwann in der 11. Mal Praktikum gemacht habe, haben die zu meinen Schuhen immer Kindersarg gesagt. Bei uns hat man immer gesagt, mein Marbotscher, also das Hessisch für mein Bote. Mein Boot? Mein Boot, Marbotscher. Also mein Bötchen, weil man damit über den Main fahren kann. Also Jesuslatschen. Ja, genau, sowas. Ja. Ja, bei Jesuslatschen sind doch eher so Sandalen, oder? Ja, das stimmt, aber da wäre die Frage, wie dick und wie groß du die Korkschicht machen müsstest, um damit übers Wasser zu latschen. Ja, der wird sich schon, also irgendwie hat das ja hingekriegt damals. Das war bestimmt nur so optische Täuschung. So Sandbank oder sowas. Also er hat so Bretter knapp unter das Wasser gelegt und hat die alle getäuscht. Wie diese Zauberwasserläufer das machen. Ja, mit diesen Acrylplatten oder so, ne? Ja, genau. Ja, einfach so Stelzen, so Acrylstelzen an den Schuhen. Acrylteleskopstelzen. Damit bist du der Held im Freibad. Darfst du nur nicht ausfahren, wenn du gerade irgendwie vom Sprungbrett springst. Nee, könnte wehtun. Könntest auch jemanden aufspießen unten oder so. Ja. Ja, ja. Und wie fühlst du dich so als Teil der Wegwerfgesellschaft? Ich weiß nicht. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Wegwerfgesellschaft? Hast du eine von diesen komischen Mülldokus gesehen? Nee, ähnlich. Heute ein Artikel. So vorhin gelesen und heute Mittag irgendwie darauf hingewiesen worden von einem Kollegen, dass die Deutschen irgendwie im Jahr 86 Kilo Lebensmittel wegwerfen. Im Durchschnitt. Ich bin der Meinung, dass es letztes Jahr noch irgendwie 150 waren. Ich meine, das wäre dann ganz schön gute Verbesserung. Aber der Deutsche schmeißt im Durchschnitt 86 Kilo Lebensmittel weg. Das ist eigentlich relativ viel. Das sind irgendwie über 200 Euro umgerechnet, so auch wieder im Durchschnitt. Schmeißt ihr viel weg? Normalerweise eigentlich nicht. Zurzeit ist es irgendwie ein bisschen mehr. Aber man versucht da irgendwie schon ein bisschen drauf zu achten. Warum zurzeit? Also. Ach, weil wir hier gerade einen haben, der sich mit dem Essen ein bisschen anstellt. Deswegen ist das gerade ein bisschen mehr. Ach so. Ja. Ja. Nee, aber ja. Ja. Ja. Derselbe Kollege hat heute erzählt, dass irgendwie, dass man, wenn man Eier regelmäßig dreht im Kühlschrank, dass die länger halten. Um die Hoch- oder um die Längsachse? Also das obere nach unten drehen oder einfach nur Ja, so? einfach nur umdrehen. Also die stehen ja in der Regel stehen die ja so mit der längeren Seite nach oben. Die Aha. liegen ja nicht. Also stehen wäre für mich jetzt irgendwie, also in der Also Länge auf nach den oben. Kopf stellen und nicht um 90 Grad drehen oder Nein, um nein, auf den Kopf 180 stellen. Grad Also drehen. einmal um 180 Grad drehen. Ja. Also quasi die Oberseite zur Unterseite machen. Ja, und weil irgendwie Eier, wenn die schlecht werden, bilden die Luft. Und das kannst du verhindern, indem du Eier drehst. Wieso verhinderst du durch Drehung eine Luftbildung? Ich Weiß würde ich eher nicht, aber sagen, er die sagt. Blase versucht dann irgendwie durchzuwandern oder sowas. Ja, aber du musst es halt relativ früh machen, dass sich da die Blase nicht so bildet. Also wenn du das machst, dann bildet sich da eigentlich keine Luft drin. Also ich habe das noch nicht ausprobiert, ich habe es erst heute gehört. Aber ja, er macht das halt. Wie Und lange er ist denn sagt, es so ein Ei funktioniert. haltbar? Im Kühlschrank, ich glaube, eine Woche, anderthalb, keine Ahnung. Und so ein gedrehtes Ei? Jahre, Christian. Ja, dann lass uns eine Eierdrehmaschine bauen und die irgendwie bei Amazon verkaufen. Ja, oder im Kühlschrank direkt einbauen. Im Eierfach. So ein Eierfach, das irgendwie gleich, also oben und unten quasi das Ei festhält und sich regelmäßig so dreht irgendwie. Das wäre doch echt eine Marktlücke. Kühlschrank mit drehendem Eierdreher. So ein Selbstversorgungskühlschrank. Also so, es gibt ja so Leute, die sich selbst versorgen, indem sie so auf dem Feld alles anbauen und ihre eigenen Tierhaltung haben. Das optimieren wir runter auf einen selbstversorgenden Kühlschrank, der dann nicht mehr im Internet bestellt, sondern so, der hat halt einen Huhn drin für Eier. Und Ja. irgendwo hat er so einen Kuh-Konnektor für Milch und Milchprodukte. Und da Genau. müssen wir halt mal gucken, was man da alles dran flanschen muss an so einen Selbstversorgungskühlschrank. Genau. Ich glaube, das fände ich ganz gut. Der wirft dann auch alles zusammen, haut ja automatisch Pfannkuchen raus oder Pfannkuchenteig oder sowas. Die Milch, die Eier. Das stelle ich mir mal unter einer ordentlichen Küchenmaschine vor. Ja. Multifunktionsgerät hier, Hast scheiß du drauf, sowas. 25 Tiere in der Küche stehen, die alle irgendwie voll sick mit irgendwelchen Schläuchen verbunden sind. ja. Ja. Mir fällt das englische Wort für so Tier nicht ein, sonst hätte ich jetzt den Human Centipede-Witz irgendwie auf Tiere bezogen. Animal? Ja, der Animal Centipede. Animal Centipede. Ja. Boah, Human Centipede. Gibt's den dritten eigentlich schon? Ich habe irgendwie von einer Ankündigung gehört. Okay. Freust dich schon, ne? Ich weiß nicht, der zweite war so krank, dass ich wahrscheinlich den dritten nicht schauen werde. Okay. Der war mir irgendwie zu kaputt. Ich habe den Trailer mal gesehen, da war man nicht so viel. Also es wirkte nur total schwarz-weiß, wirr und so, als ob das in so einer Tiefgarage gedreht wurde und dann irgendwie, keine Ahnung, ich fand das total uninteressant. Ja, Wahrscheinlich nur so ein das. Irrer zu sehen und irgendwie, keine Ahnung. Ja, der war auch Panne. Naja, vielleicht muss ich ihn doch irgendwo mal gucken. Ja, aber Apropos hier. Panne, ich hatte neulich noch gelesen, dass irgend so ein Japaner, ein japanischer Forscher, der hatte aus Spinnweben Saiten für einen Geigenbogen gemacht. Das fand ich voll freaky. Also auf der einen Seite total faszinierend, dass der so einen Geigenbogen mit Spinnweben bespannt hat. Ich musste, das ist so voll freaky, irgendwie wie so ein in einem Tim Burton-Film, wenn der Tod irgendwie ankommt mit so einer Geige und irgendwie mit Spinnenweben die Geige spielt und so, das fand ich total abgefahren. Ja, so insgesamt ist dieses Spinnenseide ja irgendwie ein relativ dankbares Material, ne? Die haben ja in der Wissenschaft schon irgendwie viel damit rumgemacht, weil du ja da irgendwie Seile mitbauen kannst, die halt leichter sind als Stahlseile, irgendwie so haltbar wie die, aber belastbarer. Frag Ja. mich nicht. Ja, in Relation gesehen mit Sicherheit. Aber ich glaube, es gibt nicht viele Spinnen. Die Spinne, die sie da jetzt genannt haben, also nicht viele Spinnen, die irgendwie so super Material da raushauen. In dem Fall war es jetzt diese goldene Seidenspinne. Und die muss wohl ein richtig stabiles Netz haben. Also muss schon sehr beeindruckend sein. Wenn du das Zeug halt sammelst und die oft genug melkst, genug Geduld hast, dann ja, Aber da kriegst musst du du halt ja auch irgendwie so einen Galgenbogen zusammen. da musst du den kompletten Faden irgendwie so abziehen und aufwickeln, oder? Weil du kannst ja nicht irgendwie dieses Spinnensekret einfach nur ernten. Du brauchst ja die Spinne, die dir den Faden produziert, oder? Ja, gehe ich von aus. Ich Ja. weiß aber nicht, wie das funktioniert. Ich meine, warten die da oder ziehen die dann immer, kitzeln die und dann kommt der erste Faden raus und dann ziehen die da dran oder? Oder lassen sie die einfach immer wieder Netze spinnen und dann Nee, nee, sammelst du also das so wie Netz an? ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird das halt direkt von der Spinne aufgewickelt auf, keine Ahnung, einen Stab oder einen Stock oder eine Rolle oder was weiß ich. Da frage ich mich zuerst mal, so ein Spinnennetz, da gibt es ja klebrige Fäden und nicht klebrige Fäden. Das kann die Spinne ja steuern. Weil es gibt halt irgendwie so die Fangseile. Die sind halt mit diesem klipprigen Zeug benetzt und dann gibt es halt die Laufseile, wo die eigentliche Spinne drauf laufen kann. Und wenn die halt aufs falsche Seil drauf tritt, dann bleibt die eher im eigenen Netz drin hängen. Also Das macht Sinn, ja. da erinnere ich mich irgendwie dunkel dran. Und dann ist halt die Frage, wie kriegst du die Spinne dazu, den richtigen Faden abzusondern? Weil ich glaube, so ein klebriger Faden würde dir nicht viel helfen, weil beim Aufwickeln hast du danach halt wieder so einen Flansch. Ja. Da bin ich jetzt überfragt. Müssen wir uns mal einen Spinnenforscher einladen? Oh ja, kennst du einen? Du kennst doch hier Ameisenforscher, aber du kennst du. Ich glaube aber, dass der nicht irgendwie mit Spinnen was zu tun hat. Und selbst Okay. wenn er was mit Ameisen zu tun hat, glaube ich nicht, dass er so medienaffin wäre, dass er hier irgendwie mitmachen würde. Das ist irgendwie so, Ja, keine muss ja Ahnung, nicht Prof im medienaffin sein, Ruhestand muss ja. halt. Bitte? So irgendein Prof im Ruhestand halt. Ich rufe einen Ach an und du. nehme illegal auf. Ja, der wird ja auch schon was von Computern gehört haben. Der muss ja nur irgendwie hier mal kurz einskypen oder so. Du kannst ihn auch anrufen über Skype und kannst ihn damit reinnehmen, oder? Geht das eigentlich? Ich So eine glaube, Dreierkonferenz mit einem, der angerufen wird, so auf dem Oldschool-Telefon? ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob ich auf dem Account hier irgendwie was drauf habe, um telefonieren zu können. Nee, da müsste ich den anderen Account nehmen. Das mache ich aber jetzt nicht, sonst geht das alles nicht mehr. Und ich wüsste gar nicht, wen ich da jetzt anrufen soll. Aber das könnte man mal testen, das stimmt wohl. Ja. Vielleicht sollten wir einfach mal irgendwelche Leute überhaupt wild im Podcast anrufen. So ein Sky, ja hier, so ein Zufallskonnektor. Gibt es das bei Skype irgendwie so Call Random? Call Random, lass mich mal. Es gibt da nicht so Plugins irgendwie, und dann kannst du irgendwie dich selber markieren als jemand, der random angerufen werden will, und dann Ja, rufst du einfach du random. kannst, es gibt so einen Skype-Me-Status, den du setzen kannst. Man kann dann natürlich mal gucken, was dann irgendwie passiert. Ah, fuck, das geht nicht. Du wolltest jetzt den Sound testen, sehe ich gerade. Das letzte Mal ging das. Nee, Guck mal, warte der mal. Soundtest von Skype ist ein Mädchen. Kennst du die nicht? Hast du die noch nie angerufen? Nee. Ich habe mit der jedes Mal, bevor ich mit dir telefoniere, zu tun, um zu gucken, ob mein Setup hier stimmt. Okay. Und da sitzt eine Dame, die macht das den ganzen Tag, oder? Ja, das ist so, das ist die Frau Skype. Das ist die Siri, die macht das noch als Nebenberuf, weil Apple zu wenig bezahlt hat, den Nebenjob bei Hallo, Skype. Sie sind Huch. mit dem Skype-Testservice verbunden. Nach dem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, die Sie anschließend abhören können. Ach, sei doch nicht so förmlich. Wir können uns doch duzen. Und jetzt musst du gleich still sein, weil jetzt spricht sie uns nach. Jetzt spricht sie uns nach. Hallo. Und nicht so förmlich. Wir können uns doch duzen. Mach das Jetzt weg. musst du gleich still sein, weil jetzt spricht sie uns Jetzt kann nach. ich sie nicht raus. Doch. Ja, Skype Echo Sound Service, kennst du nicht? Nee. Ja, jedem, der irgendwie mal mit Skype zu tun hat und da telefonieren will, sei dieses Ding ans Herz gelegt. Das ist so ein Kontakt, den du einfach in Skype adden kannst und dann rufst du den an, das ist so ein Soundkartentest. Der macht dann so eine Aufnahme von deinem Ding Ja, macht und Sinn. spielt die halt wieder ab. Ja, macht Sinn. Ja, ist. Irgendjemand im Chat fragt gerade, warum du den Podcast nicht auf netzgespräche.de angekündigt hast. Was habe ich das nicht? Nee, scheinbar nicht. So, das ist der Grund, warum wir hier nur Bespaßung von, keine Ahnung, mittlerweile wahrscheinlich wieder zwei Leuten machen. Auf Netz gesprochen. Ach fuck, ich hab. Ach, wahrscheinlich habe ich den Counter irgendwie nicht eingestellt. Ich Weil. sag einfach nochmal Bumsen. Ja, da kommen noch mal zwei. Ist eine gute Frage. Also so per Artikel kündige ich den ja nicht an, sondern irgendwie mit diesem Counter-Widget an der Seite. Es kann sein, dass ich es vergessen habe. Dann übe ich Reue und Scham. Reue und Scham? Ja. Apropos Scham, hast du gelben oder weißen Ohrenschmalz? Was ist denn das schon wieder für eine Frage? Ich höre da nicht zu bei dem, was du antwortest, und dann setze ich mich wieder in die Nesseln. Ich habe mir nämlich jetzt erstmal letzte Folge angehört, ne? Und habe hier auf deine, was wolltest du wissen? Was wolltest du sagen? Letzte Folge? Ja, letzte Folge hier mit dem in die Wanne pupsen und so. Wo ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, ich habe nicht gehört, was du gesagt hast, und ne? Zack, boom, scheiße. Ich hatte es eigentlich nie beantwortet, glaube ich. Naja, beantworte dir deine Frage, die du mir jetzt gerade stellst, erstmal bitte selber. Ich höre jetzt. Ich weiß es ja. Ja, aber ich weiß es nicht, also erzähl's mir. Nee, sag doch mal, Christian, hast du weißen oder gelben Ohrenschmalz? Nein, ich rede nicht darüber, bevor ich dann jetzt müssen nicht... Wir das Thema, das ist ein hochinteressantes Thema, aber da müssen wir das leider skippen, ne? Womit ich auch schon wieder am Ende wäre. Ich könnte mich damit verabschieden. Was hast du für Filme geguckt? Was trinkst du heute? Christian, was trinkst du heute überhaupt? Was trinke ich denn heute? Ich trinke heute einen, wie heißt denn das Ding? Granatapfelsaft. Mhm. Bumm. Bumm. Der Granatapfel. Und um es vollständig eklig zu machen, habe ich ihn gemixt mit Cola. Mhm. Das schmeckt, das ist wie so eine Cherry Coke, nur nicht, nicht so pappsüß, aber irgendwie statt Cherry halt Granatapfel. ist so leicht Dr. Pepper mäßig. Okay. Nur Dr. ohne das Zimtminz irgendwie. Whatever, ich trinke den ganzen Kram, ne? Der Chat sagt, ich soll weiß auf deine Frage antworten. Das mache ich jetzt hiermit, einfach nur, um das geile Thema weiterzuführen. Statistisch gesehen ist es ja unwahrscheinlich, dass du weißen Ohrenschmalz hast. Und deshalb sage ich, du lügst und hast wahrscheinlich gelben, oder? Ich enthalte mich dann noch. Ich habe jetzt weiß gesagt, weil mir der Chat gesagt hat, ich soll weiß sagen. Ich werde jetzt hier keine peinlichen Fragen mehr beantworten, bevor du das nicht machst. Ja gut, ich habe gelben Ohrenschmalz. So. So? Du? Okay, den habe ich auch. Siehst du? Dann stinken wir beide, wenn wir schwitzen. ja, ist so, habe ich gelesen. Leute, die gelben Ohrenschmalz haben, stinken beim Schwitzen. Es gibt irgendwie 3% der Europäer, haben weißen Ohrenschmalz und die stinken nicht, wenn sie schwitzen. Es gibt ja irgendwie auch nochmal unterschiedliche Arten von Schwitzen, oder? Ja, das ist richtig. Also es gibt halt irgendwie stark schwitzen oder also sowohl stark schwitzen mit wenig Geruch als auch irgendwie viel Geruch ohne viel Schweiß. Von daher wüsste ich gerne, ja, so eigentlich ist der Geruch ja irgendwie, der kommt ja von Bakterien, die da irgendwie sitzen und Schweiß zersetzen, ne? Mhm. Die Frage wäre dann, ob, wenn du viel schwitzt, die Bakterien das halt einfach nicht mehr geregelt kriegen und überspült werden sozusagen. Weil unabhängig voneinander kann es ja nicht sein, aber es gibt ja beide Varianten. Ja, keine Ahnung. Tja. Das stand in dem Artikel nicht drin, den ich gelesen habe. Da ging es auch nicht drum. Es ging einfach nur so um irgendwie diese. Es ging um eine Deo. Wo stand es denn? Stand es in der Bild? Nein, in der Zeit. Das war so ein Dossier über Deo-Herstellung und Vertrieb. Und es hat halt damit angefangen, dass irgendwie irgendein Typ Dossier, in der Werbung das zu sehen ist. Da stand irgendwie so, wir sehen in der Werbung einen Typ, der sich irgendwie hochglanzmäßig im Bad Deo aufsprüht. Was wissen wir nun über ihn? Er hat gelben Ohrenschmalz, weil er sich einsprühen muss mit Deo. Und dann kam dieses Fakt. Und wo wir gerade bei gelb sind, Chinesen stinken nicht, weil die Chinesen haben eigentlich fast alle weißen Ohrenschmalz. Siehst du? Das hast du noch nicht gewusst. Nee, das habe ich noch nicht gewusst. Aber ja, das heißt einfach mal so expandieren, so hier Beiersdorf oder so, mal mit Deo groß nach China exportieren, schlechte Idee. Funktioniert nur bei Autos, funktioniert nicht bei Deos. In China. Ja, oder du musst halt erstmal irgendwie diese Bakterien dahin exportieren, die für den Geruch verantwortlich sind. Oder du integrierst die gleich ins Deo, was natürlich richtig gut wäre. Ne? Das ist so wie Kunden einmal angefixt und... ja. Ich sehe schon, wir sollten irgendwie ins Produktmanagement gehen. Ja, für die, ich meine, die hatten geschrieben irgendwie, es gibt 78 Deos. Wenn du so in so einem handelsüblichen DM, der ein bisschen größer ist, rennst du in so ein 78 Deo-Regal. Also ich meine, was kaufst du für ein Deo? Ich meine, guckst du da jedes an? Kaufst du eins für gegen gelbe Flecken, eins, was 96 Stunden hält. Ich meine, was kauft man für ein Deo? Ich kaufe mir, glaube ich, keine Ahnung, was kauft man sich für ein Deo? Nach was guckt man denn da? Das würde ich sagen, kommt auf die Anforderungen an. Also meine Anforderungen sind irgendwie, mach trocken und sei vom Geruch her relativ neutral. Ja. Das wäre so mein Anspruch. Ja. Ja, wahrscheinlich. Gut. Ja. Und dann kommt es halt drauf an, wenn du jetzt irgendwie von der Werbung indoktriniert bist, ne, dann könnte es natürlich sein, dass dein Anspruch noch ist, ich sprühe es mir drauf und alle Frauen rennen mir hinterher. Gibt ja so den einen oder anderen Hersteller, der da irgendwie, ne, so. Ja, da ist dann Moschus drin. Ja, und kosten Euro mehr, ne? Genau, weil Moschus drin ist. Weil, auch das stand im Artikel, sorry, wenn ich jetzt hier voll das ist so Ochsenarschfett, oder? Nee, es ist aus der Bauchspeicheldrüse vom Moschushirsch. Aber, also sorry, wenn ich jetzt hier klug scheiße, aber ich fand das alles so unfassbar interessant, was in diesem Artikel stand. Und sowas kann ich mir komischerweise merken. Ich kann mir so die wichtigen Sachen oder so, ja, die ich in der Woche auf der Arbeit nochmal brauche, über es gibt doch auch so Sachen, kann ich mir nicht merken, aber sowas kann ich mir immer merken. Das ist bei mir aus der ganz frühen Kindheit aus so einem lustigen Taschenbuch hängen geblieben. Es gibt wohl irgendwie auch so ein Material, was in der Parfümherstellung benutzt wird. Oder, ich weiß, ja doch, Parfum war das gewesen. Das kommt irgendwie von irgendeinem Wal und heißt Ambra oder Ambra. Ja, genau. Ja, genau. Das ist aus dem Dünndarm des Pottwals oder so. Das ist auch in Deos drin. Also Ambra ist aus diesem Darm von Pottwal. Diese Moschus kommt von einem Bauchspeicheldrüse. Das ist Moschus-Hirsch. Sag das mal. Moschus-Hirsch. Der Moschus-Hirsch. Genau. Ja, super. Jetzt stehe ich wieder doof da. Ja? Tja. Mittlerweile ist es alles ja synthetisch hergestellt, weil die Leute, ich meine, 78 Deos in einem Regal, mal die DMs in Deutschland, mal Welt. Da kommst du schon auf ein paar Ochsen, ne? Da kommst du auf ein paar Hirsche und ein paar Pottwähle. Und also deshalb wird das alles synthetisch hergestellt. Aber das fand ich alles so wahnsinnig interessant. Ja, da überlege ich mir auch erstmal, wer ist irgendwann mal auf die Idee gekommen, jetzt hier sich, um nochmal bei meiner Wortwahl zu bleiben, das Ochsenarschfett irgendwie auf den Hals zu schmieren, um gut zu riechen. Also du musst ja auch erstmal in so einem Hirsch oder in so einem Wal rumwühlen und das Zeug finden. Ja, das ist richtig. Das ist ganz schön ekelhaft, ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Ich das sind wahrscheinlich so die Schattenseiten, wenn du in der Produktforschung hin. Ja, jetzt muss ich schon wieder, sorry, ich muss schon wieder auf diesen Artikel zurück. Da stand auch drin, das war so am Beispiel Beiersdorf versucht, ein neues Deo zu etablieren. Und da gibt es halt Leute, die haben einen Job, die packen den dann so Kissen und dann, die kriegen irgendwelche Leute einen Tag lang unter den Arm gesteckt. Und das sind halt Leute, die haben verschiedene Geruchsintensivität unter ihren Armen. Und dann gibt es halt eine Frau, die riecht dann die Kissen und bewertet die dann von 1 wie, naja, riecht noch angenehm bis 5, geht halt gar nicht. Dann sprühen die da das Deo drauf und dann muss die nach irgendwie 24 Stunden, 48 Stunden, je nach dem, wie lange dieses Deo angeblich wirken soll, nochmal riechen. Ich meine, das ist deren Job, Schweiß zu riechen. Ist voll ekelhaft. Aber das finde ich jetzt nicht so interessant wie die Tatsache, dass irgendjemand rausgefunden hat, dass der Bauch von einem Moschushirsch gut riecht. Ja, da musst du halt auch schon mal irgendwie, ne, also, ja. Wahrscheinlich ist es einer, der irgendwie nachts im Wald war, irgendwie, es war kalt, der hat einen Moschushirsch umgebracht, hat sich dann in seinen Gedärmen eingewickelt, kam nach Hause am nächsten Tag und dann sagt die Frau, oh, du riechst aber gut. Vielleicht gibt es da eine Korrelation, oh, warte mal, hier, ich muss hier erstmal ganz schnell leider was mit der Technik machen, sonst raucht mir die Aufnahme ab. Ich habe hier irgendwie running out of disk space. Ich zitiere derweil, während du das machst, einen kleinen Zungenbrecher. Moschushirsch bleibt Moschushirsch. Und Blaukraut bleibt Blaukraut. Entschuldigung, hat gerade jemand im Chat geschrieben, fand ich auch sehr cool. Das kannst du jetzt dreimal sagen und dann müsste mein Disk-Space-Problem hier oben sein, glaube ich. Moschushirsch bleibt Moschushirsch und Blaukraut bleibt Blaukraut. Moschushirsch bleibt Moschushirsch und Blaukraut bleibt Blaukraut. Moschushirsch bleibt Moschushirsch und Blaukraut bleibt Blaukraut. So, ich hab's auch gleich. Guck mal, hier ist ganz viel Rotz. Ich glaube, das kann ich löschen. Du sollst doch nicht immer den Technikkram während der Sendung machen. Ja, den mache ich normalerweise davor, aber ich bin heute Mosus hörst. Später online gekommen, deswegen ging das nicht mehr so richtig. Aber das klappt schon. Da bin ich gut. Auch nicht. Löschen kann man nebenbei. Das passt schon. Ja. Hattest du das mal erzählt vor ein paar Sendungen? Irgendwie, dass du dich. Du hast ja erzählt, dass man sich im Supermarkt verläuft, da irgendwo im Supermarkt. Ja, im Kaufland, im. Ich weiß nicht die Folgennummer, aber es war der Supermarkt des Schreckens. Oder des Grauens. Genau. Hattest du auch erzählt, dass Supermärkte, dass man da immer links rumgeht, also gegen den Uhrzeigersinn? Nee, warte mal, jetzt muss ich erst mal ganz kurz überlegen, was ich gesagt habe. Also ich habe gesagt, dass es gibt immer eine bestimmte Drehrichtung und wir hatten hier mal einen Aldi, der andersrum lief. Das weiß ich, dass ich erzählt habe. Jetzt muss ich aber gucken, wie die Drehrichtungen da waren. Normalerweise kommst du rein und läufst eigentlich im Uhrzeigersinn vom Eingang zur Kasse, von oben drauf geguckt, oder? Nee. Nee, normal ist, also auch das stand wieder in dem Artikel, Supermärkte sind in der Regel linksdrehend. Ja, also du gehst rein und gehst dann einmal links rum, weil irgendwie die meisten Leute sind scheinbar Rechtshänder und das muss irgendwie so ein Sicherheitsgefühl geben, dass du dich wie an der Wand entlang hangelst und das rechts ist einfach Wand. Und ja, wenn du die rechte Handregel befolgst, kommst du halt immer schnell durch, so nach dem Motto, ne? Was ist die rechte Handregel? Wenn du durch ein Labyrinth gehst, gibt es die rechte Handregel, die besagt, dass wenn du an jeder Möglichkeit des Abbiegens nach rechts gehst und wenn der Gang dann halt irgendwie eine Sackgasse ist, gehst du wieder zurück, kommst du halt relativ effektiv zum Ausgang, weil du nicht immer wieder in dieselben Gänge reinirrst, sondern du gehst das Ding halt mit System durch. Wahrscheinlich ginge die linke Handregel genauso, aber da wäre doch mal der Vergleich zu Frankreich interessant. Stand das auch in dem Artikel drin? Nee. Weil in Frankreich sind die Schrauben andersrum drehend als bei uns, was dazu führt, dass in Frankreich früher die Helikopter auch eine andere Drehrichtung hatten wegen den ganzen Schrauben und es ein irrsinniger Aufwand war für das Eurocopter-Projekt, die deutschen und die französischen Technologien zu synchronisieren, weil jeder seinen Schraubentyp durchbringen wollte. Ja, dann sind die Franzosen mit ihren Torx-Schrauben angekommen und dann so, oh Gott, nee, da haben wir gar keine Schraubenzieher für. Direkt mal Delay im Eurocopter-Projekt. Der Chat fragt, ob dadurch die Linkshänder in Frankreich automatisch Rechtshänder werden. Ja, das musst Ahnung. Du bei Überschreiten der Grenze musst du das ändern. Ja. Ja, weiß nicht, dann müssen wir mal wieder Outdoor-Netzgespräche machen in Frankreich. Mal wieder, wie so oft in der Vergangenheit, die Geheimfolgen, die nur keiner kennt. Eigentlich wollte ich sagen, planen, mal wieder einen Plan. Ja, jetzt wird es ja bald warm. Ja. Ja, können wir eigentlich irgendwann mal machen, oder? So rein technikmäßig müsste es sogar funktionieren, dass man damit live gehen kann. Wenn man draußen so einen Spot suchen mit HSDPA oder sowas. Genau, und dann können wir hier irgendwie auf den Mumble-Server connecten, können hier meine lokale Maschine ins Internet streamen lassen, dann können wir einen Outdoor-Podcast live machen. Ja, sollten wir mal tun. Sollten wir erstmal testen. Ja. Ja, finde ich mal eine ganz coole Idee. Da müssen wir rausgehen. Was macht man denn draußen? Mit Podcast so. Wir wollten schon Schienen klauen. Ja, beim Tunden, ja, gut, das war, ja, stimmt. Ja. Wir könnten eigentlich den Typen besuchen in seinem Wohnwagen, der durch Norwegen gefahren ist. Wie hieß der noch? Der Jan. Der mal zu Besuch war. Ja, da warten wir einfach noch und dann holen wir den irgendwie im August wieder dazu. Dann hat er nämlich seine Sommertour hinter sich. Ja, der steht wahrscheinlich immer noch in Karlsruhe da auf dem Parkplatz und ist voll verwest oder so. Nee, den sehe ich häufiger. Ach so, okay. Der passt schon. Schönen Gruß an den Jan. Genau. Hallo Jan. Bald holen wir dich hier wieder dazu, kannst von deiner nächsten Tour berichten. Hat er schon eine geplant? Ich glaube irgendwie so ums Mittelmeer rum. Hat er damals schon erwähnt und ich glaube, das festigt sich so gerade. Coole Sache. Der soll uns dann einfach so Aufzeichnungen zuschicken. So wie früher Postkarten. Ja, genau. Hier, Podcasten statt Postkarten. Das ist doch mal ein Konzept. Vom Podcasten. Vom Podcasten. Ich glaube, der ist so ausgelutscht, aber mit Postkarten habe ich es noch nicht gehört. Den finde ich gut. Echt, Podcasten ist ausgelutscht? Also der Podcasten. Mhm. Den gab es schon häufiger. Achso, okay, sorry. Ich wollte jetzt nicht irgendwie. Naja, aber das ist der Entschuldigung, weil du bist ja hier nicht der Podcast-Konsument. Das stimmt. Du bist ja nur hier Produzent. Ich kannte es nur von einer CD von Ina Müller, die ich mal gehört habe. Die hat ein lustiges Lied gemacht, da kam der Podcasten drin vor. Naja. Ich fand es voll innovativ, aber scheinbar ist es ja nicht so. Es kommt drauf an, wenn es so in den 70ern rauskam, das Lied, dann war das schon voll innovativ. Wenn das ja, komm, lass uns das Thema wechseln. Okay. Ich könnte noch einen Fakt einstreuen. Ja, streu noch mal einen Fakt ein. Wir brauchen so einen Fakt, weißt du, so irgendeine Stimme, so Fakt. Irgendwie so was von Einspiel. Ein Fakt, nicht Fuck. Was war das? Ich habe noch nicht gehört, mir ist hier alles runtergefallen gerade. Was ist alles? Du scheinbar auch. Hallo, Christian. Nee, Moment, ich muss ja erstmal aufräumen und gucken, dass meine Flaschen noch stehen. Warum musst du denn jetzt aufräumen? Lass es doch so liegen, Christian. Aufräumen, mir ist das Tablett umgefallen. Christian, bist du so ein Autist, der jetzt alles gleich aufräumen muss? Ja, ich muss jetzt alles mit Nummern versehen und in seine Kästchen einräumen. So. Bist wieder da, ja? Ich bin wieder da. Okay. Fucked. 20 Sekunden Werbung in der Sportschau kosten 40.000 Euro. Wie bitte? Wie viele? Was? 20? 20 Sekunden Werbung, genau, in der Sportschau kosten 40.000 Euro. Ja, das ist mal ordentlich. Aber ja gut, das ist generell ja auch so eine Doppelseite in der Zeitung. Ich weiß jetzt, wüsste jetzt nicht, was die kostet in so einem Magazin wie Süddeutsche oder Zeit oder sowas, ne? Aber da legst du ja auch richtig Asche auf den Tisch. Ja, klar. Die Frage, ja, wird das vergleichbar sein oder wird das weniger sein? Was schätzt du? Ich glaube, das ist weniger. Ja, ich glaube weniger als Sportschau, weil Sportschau erreicht, glaube ich, mehr Leute als eine Süddeutsche, behaupte ich jetzt mal ganz dreist. Ja, aber Papierwerbung ist ja irgendwie auch beständiger. Die bleibt ja existieren oder die bleibt ja bestehen auch nach den 30 Sekunden des Ausstrahlens. Ist die ja weiterhin noch da. Ja, vielleicht ist das ja auch eine Tageszeitung. Aber ja, stimmt. Ja, morgen ist die weggeschmissen, ne? Stimmt. Das abends ist, ja, schon. Außerdem lesen die Leute ja viel mehr online irgendwie. Ja, gute Frage. Hausaufgaben. Fürs nächste Mal. Werbepreise in Erfahrung bringen. Ja. Und dann die große Kampagne starten. Netzgespräche. Ja, überall. 20 Sekunden in der Sportschau. Wir können ja irgendwie zusammenlegen. Vielleicht kriegen wir es ja zusammen irgendwie. Ich schmeiß die 10 Euro Flatterkohle seit letztem Jahr noch in den Topf. Genau. Und dann buchen wir 5 Millisekunden Werbung in der Sportschau. So ganz kurz, einfach nur so ein Frame. Blip, Netzgespräche. Einfach so der olympische Gedanke, ne? Dabei sein ist alles. Genau. Ja. Irgendwie kurz bevor das Tor fällt, irgendwie in einem ganz wichtigen Spiel, einfach so ein Frame, wo alle ganz gebannt irgendwie da drauf gucken, ob es jetzt noch fällt. Und dann bip, ganz kurz Netzgespräche. Unterschwellig. Wie der Pimmel bei Fight Club. Ja. Obwohl ich so eine Printanzeige auch charmant finde. Ja, hat was. So auf der Bild. Hinten, da wo immer alle gucken. Ist da Werbung drauf? Weiß ich nicht. Ich kenne die Bild nicht. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Doch, in der Bild am Sonntag ist auf jeden Fall Werbung drin. Darf man den Bildleser aber unterstellen, dass es zu blöd wäre, den Podcast einzuschalten? Nee, das glaube ich nicht. Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die... So die Zeitung generell hat ja jetzt nicht so das beste Image. Und es gibt ja auch irgendwie so... man belächelt ja ein wenig den Bildleser. Aber ich glaube, so alles über einen Kamm scheren... Ich weiß nicht, wie hoch die Chance oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit oder die Relation von Leuten zueinander ist, die das so ernst nehmen und die das eher so hinterfragt lesen. Oder liest du das überhaupt noch, wenn du das hinterfragst? Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich mir irgendwann mal eine Bild gekauft habe. Ich habe mal vielleicht in der Schulzeit haben wir mal eine Bild irgendwie im Deutschunterricht auseinandergenommen, so wie die vorgehen, wie die Satzkonstruktionen sind, wie Leute angeredet werden und der ganze Kram, das haben wir irgendwann mal in Deutsch auseinandergenommen. Das hat mir eigentlich, ja, das hat mir eigentlich gezeigt, dass ich das irgendwie nicht brauche und seitdem habe ich mir zumindest keine Bild gekauft und vielleicht mal, wenn irgendwo was rumlag und ich gar nichts anderes zum Lesen oder Hören habe, mal reingeguckt. Aber ich habe jetzt auch keine Erinnerung, außer Da stand irgendwie ganz schön viel Quatsch drin. Ja, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, A ist die Bild verdammt oft verkauft und ich meine, ich kenne einige Leute, die eine Tageszeitung wie die FAZ lesen und sich parallel dazu einfach nur ein Bild kaufen. Ich meine, du hast halt auch irgendwie Gesprächsstoff und durchaus, wenn du dich mit den Leuten unterhalten willst, kannst du ja nicht nur hier irgendwie wie der Fachidiot herkommen, irgendwie, Fachidiot ist das falsche Wort, also wie Mr. Oberschlau ankommen, irgendwie ständig über Wirtschaft und so reden, du musst auch mal über was anderes reden. Und da ist eine Bildzeitung, glaube ich, eine gute Ergänzung zu. Wenn du nicht unbedingt das Dschungelcamp gucken willst, aber du weißt, in deiner Firma unterhalten sich viele Leute über das Dschungelcamp, dann guckst du halt mal in ein Bild rein. Also meinst ich finde, aus so einem sozialen Aspekt finde ich das gar nicht so schlecht. Ja gut, klar, du fängst halt ein gewisses Meinungsbild da ein, weil durch die starke Auflage das halt irgendwie breit gestreut wird. Ne? Ja. Ich bin gerade voll geflasht, weil, bitte? Meinst du, wir sollten uns vor der nächsten Episode einfach mal analog beide eine Bildzeitung kaufen und dann irgendwie die ganze Zeit nur über diese Quatschartikel reden und ablästern? Das sollten wir tun, ja. Ja, dann lass uns das mal angehen für nächste Woche. Ja. Holen wir uns mal eine Bild. Ja. Sollten irgendwie den Tag nur synchronisieren. Ja, Mittwoch, ne? Ich klaue irgendwo eine im Zug, da liegen die immer rum. Da muss ich die nicht kaufen und supporte das nicht. Ach komm, die 30 Cent oder... Quatsch, was kosten die mittlerweile? 60 Cent oder so? Kannst du ausgeben? Ja, da geht es ja nur ums Prinzip. Obwohl, wenn es 60 Cent, dann sind quasi 2 Jahre Flattern weg, ne? Das sind Geschäftsausgaben, das kannst du absetzen. Kann ich? Bild. Ja, dann muss ich aber den Podcast hier als irgendwas mit Gewinnerzielungsabsicht anmelden, oder? Ja. Ja, dann lass mal. Ja, ja, keine Ahnung. Also ich sehe hier gerade nur, hat jemand ein PDF gepostet für Werbeanzeigen für die Zeit. Oh, dafür liebe ich dieses Live-Format. Man redet über was und fragt sich was und im Hintergrund sitzen die ganzen coolen Leute, die uns die Links entgegenwerfen, sodass wir jetzt nochmal drauf zurückkommen können. Das finde ich sehr geil. Das ist der Wahnsinn. Danke. Sehr cool. Danke an alle, die da mitmachen. Es sind ja nur 2. Ja, aber die besten. Aber ja, auf dem Stream sind zumindest noch ein paar mehr. Ja. Da steht jetzt drin, also eine Seite in der Zeit voll mit Werbung in Schwarz-Weiß, kostet 48.576 Euro. In Farbe 66.739,20 Euro. Das ist halt mal mehr als bei der, oder was hattest du, Sportshow? Nee, Sportshow war 80 für 20 Sekunden, oder? Nein, 40 für 20 Sekunden. Eine Panorama-Anzeige kostet 138.000 Euro in Farben. Gibt es da nochmal irgendwie einen Preisunterschied von 4 zu 3 und 16 zu 9? Was ist ein Panorama? Panorama ist so eine breitere Anzeige, die aber nicht über die ganze, das ist so eine halbseitige, oder? Nee, also ich meine, hier steht 2 durch eine Seite. Panorama-Anzeige verstehe ich, als du klappst die Zeitung auf und siehst sowohl die linke als auch die rechte Seite komplett voll mit Werbung. So wie das Audio war das, was ich vorhin gemeint hatte ursprünglich. Also so eine komplette Doppelseite nur mit Werbung. Ach so. Ja. Ja. Und die lag bei? 100, in Farben 138.000, in Schwarz-Weiß läppische 102.000 Euro. Wow. Da können wir schon mal hier, da kriegen wir fast eine komplette Episode. Wir streuen irgendwo eine komplette Episode Netzgespräche als Werbung ein. Wir kaufen uns bei so einem Billigsender eine Stunde Werbezeit und streamen einfach den Podcast dahin. Ja, ja. Oder wir kaufen uns einfach einen Millimeter in Schwarz-Weiß, kostet 11,50 Euro. Das sind ja hier Preise wie bei der Million-Dollar-Homepage. Was ist denn die Million-Dollar-Homepage? Das war irgendwie so eine Webseite, die aus 1 Million Pixel bestand und du konntest irgendwie Pixel kaufen und die dann halt einfärben und dann halt über so Blöcke konntest du dann halt irgendwie so ein Logo machen. Also wenn halt irgendwie, ich weiß die Preise nicht mehr, für 10 Dollar oder sowas hast du so einen Block bekommen, 10 mal 10 Pixel, den konntest du halt gestalten, wie du wolltest. Und diese ganze Webseite sah halt aus, ein bisschen wie so ein Still, so ein Pausebild von einem Animated GIF, was gerade halt am Durchrattern ist. Mhm. Die MillionDollarHomepage.com. Ich glaube, ja, sie ist auch direkt verlinkt. Wenn du drauf guckst, siehst du so ein Raster, das ist aber, glaube ich, ja doch, es ist befüllt. Ja, ist geil, genau wie früher. Klick mal drauf. Ja. Da sehe ich jetzt zum Beispiel TÜV Rheinland. Ja, die haben es jetzt eingekauft, oder was? Genau, die haben halt, ich sehe es jetzt nicht, ich sehe hier irgendwo in der Mitte dick so Free Hosting und die haben sich halt diesen Bereich gekauft und konnten da halt sagen, hör mal, rote Pixel, weiße Pixel, sodass die dann ihren Schriftzug dahin kriegen und können einen Link dahinter setzen und... Aber Christian, jetzt mal der Typ ist reich geworden damit. Ohne Scheiß, da oben steht sold out. 1 Million Pixels, $1 per Pixel. Das heißt, irgendwelche Leute haben hier 1 Million Dollar insgesamt ausgegeben und Ja, haben genau. irgendein. Are you fucking kidding me? Nein. Das ist aber schon lange her. Also das war noch im letzten Jahrtausend, glaube ich, die Und es ändert sich auch nicht Million-Dollar-Homepage. mehr. Ich glaube, der hat es, also du kannst Pixel nicht nochmal verkaufen. Du hattest das Ding, ja, das war dann dir. Also wenn die Millionen weg waren, sind sie weg. Der gehört dann permanent dir, also, What? Irgendjemand hat hier eine Million. What? Also nicht da hat einer 1 Million damit verdient. Von Ja, genau, verschiedenen. das will ich Ja, damit sagen. genau. Das mache ich auch. Da bist du halt mal ein paar Jahre zu spät. Million-Dollar-Homepage 2. .com. Trillion-Dollar-Homepage. Jetzt Trillion-Dollar. mit HD. Multi-Million-Dollar-Homepage. Ja, ich meine, die Bildschirme sind ja alle viel größer. Heute kannst du ja mal locker irgendwie so Full-HD verkaufen, ne? Ja, sag ich da. Hier. 1980 mal 1080 Pixel. Und dann am besten so nur im Block verkaufen. Ich bin ja fertig mit der Welt, Christian. Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Ich weiß nicht, dass du das Ding nicht kennst, kann nicht wahr sein. Buy Pixels. The minimum purchase is 100. Ey, ne. Das gibt's ja wohl nicht. Das macht mich gerade voll fertig. Ja, deswegen, du musst nur Ideen haben. Ne? Pixel im Internet verkaufen, Musik-Cloud-Tauschbörsen, da machst du das Geld, Piratenbuchten. Wow. Oder hier Deo mit Schweiß produzierenden Bakterien drin. Die ist noch offen, die Idee, Tom. Wir müssen es nur durchziehen. Nö, ich mache hier Million-Dollar-Homepage 2. Das muss. Ich bin total geflasht. So, ich muss das mal zumachen, weil ich kann es nicht fassen. Tja. Trillion-Dollar-Homepage.com ist for sale. Ja. Was wollen die haben? Nehme ich. Ich finde, ey, was alles gibt's? Das Internet ist komisch. Ich glaube, ich verabschiede mich aus dem Internet. Ich mache das nicht mehr. Nee, ich weiß nicht, ich finde, das ist schon gut und das sollte schon da bleiben. Zum Beispiel habe ich im Internet jetzt wieder gefunden, wenn du ein Malbuch brauchst, ne, dann bestellst du dir im Internet eins und zwar bestellst du dir das Cunt Coloring Book. Kant. Cunt. Okay, klär mich auf. Das ist der Ich englische. weiß, was es heißt, aber klär mich auf, was es ist. Das ist ein farbiges Ausmalbuch Ja. für Zeichnungen der unteren weiblichen Genitalobjekte Kann für man das jetzt Kinder. sagen, für Leute, die jetzt nicht wissen, was Kant heißt, kann man das jetzt übersetzen? Ja, das ist sogar, Sollte man das es gibt eine übersetzen? offizielle Übersetzung des Buches, obwohl es ein Malbuch ist und die Ja. deutsche Ausgabe hieß das Mösenmalbuch. Ja. Und es gibt auch einen Nutzerbericht, Fantastic book to share with the whole family. When I received my copy, I could not wait until I arrived at home to color the pictures. So I just used my tongue. 5 Stars. Ist irgendwie ein Preview bei Google Books zu sehen, wo du auch mal gucken kannst, was dich erwartet. Und während du so runterscrollst, ist irgendwie bei der letzten Seite, also es sind so 2 oder 3, 4 Seiten eingescannt, und bei der letzten Seite ist der Scanner irgendwie verrutscht, sodass das ganze Blatt halt einfach nochmal so quer durchgezogen ist. Ja, dafür mag ich das Internet. Und dann gucken wir doch nochmal hier den Link. Ja, ansonsten, Internet muss schon, weil ansonsten, ich weiß nicht, ansonsten gibt es doch irgendwie keinen Ort, wo sich so viele Freaks versammeln, wo du irgendwie lustige Sachen gucken kannst. Das ist richtig. So, was haben wir denn früher gemacht? Früher haben wir gesappt, heute zappen wir im Internet. Früher habe ich noch Hütten im Wald gebaut, Christian. Ja, das war ganz früher, aber dann so später früher. Da haben wir Kartoffelkanone geschossen, okay. Da haben wir Kartoffelkanonen gebaut, Batterien verschossen und ja. bevor es das Internet gab, war ich im BTX unterwegs. Du schwankst aber auch sehr hin und her. Vorhin sagtest du auch noch zu dieser Animated GIF-Geschichte, ja, das ist ja auch Kunst und cool und hör. Und jetzt sagst du wieder hier, ACTA Internet zumachen. Nein, das war doch nur ein Witz. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das jetzt gesagt habe. Wegen den ganzen Freaks auf der Million-Dollar-Homepage. Ach so, ja. Nein, das war ja nur, okay, man hat es vielleicht nicht rausgehört. Das ist immer, ich hab's nicht so gemeint. Hast du, ich kenne den Film leider nicht, weil ich nicht so auf deutschen Film stehe, aber du kennst bestimmt Bang Boom Bang, oder? Ja, irgendwann mal gesehen, ne? Da gab es irgendwie so eine Geschichte mit so einem Tresorraub. Ich weiß nur, dass sie irgendwie mit einem Auto irgendwie rausziehen wollten, oder? Ja, kann sein, es ist schon lange her. Ich weiß, da gab es diesen Mercedes, der total kultig war irgendwie, Das ist schon zu lange her. Da ist wohl irgendwie letzte Woche mehr oder weniger die Szene in Real passiert, irgendwo in der Nähe von Bochum oder sowas, wollte halt auch ein Typ einen Tresor klauen und hat das Ding aus der Wand rausgerissen, haben aber das Ganze dann nicht aus dem Fenster rausgekriegt, wollten das irgendwie rausziehen, hat sich der Typ dabei noch einen Daumen abgetrennt und den irgendwie am Tatort liegen lassen, wodurch die Identifikation... sich halt relativ einfach gestaltete. Den Tresor hat er auch da gelassen. Ja. Ja. Ja, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ja, nicht so viele Filme gucken. Ja, krass. Gehst hin, willst den Tresor mitnehmen, lässt den Daumen zurück. Das hätte er sich auch nicht gedacht, als er morgens aufgestanden ist. So, dass er abends ohne Daumen schlafen geht. Ja. Ja, das ist auch nichts, über das ich gerne nachdenken würde. Also, ja, ich mag meine Daumen, glaube ich, irgendwie. Ja. Ja, sind schon praktisch. Ja, Daumen sind ja irgendwie essentiell dafür, dass die Evolution irgendwie den Menschen im Vergleich zum Affen oder, ich weiß nicht, der Affe hat ja auch so Daumenansätze, oder? Aber halt nicht so abgespreizt wie der Mensch. Ja, obwohl, der kann so greifen. Du bist der Affenexperte, hast alle Planet der Affen-Filme gesehen. Ja, da sieht man nicht, ob die Daumen hat. Ich habe Planet der Affen unter verschiedenen Gesichtspunkten gesehen, aber noch nie mich auf die Daumen konzentriert. Unter welchen Gesichtspunkten hast du die denn gesehen? Ach, das habe ich doch in dem Nitrocellulose-Cast ausgiebig erklärt. Ach so, den kannst du, wenn du den mal anguckst, kannst du den aus ganz vielen Blickwinkeln sehen. So, du kannst da ein bisschen Rassismus reininterpretieren, du kannst Evolution gegen Kreationismus reininterpretieren und ganz viele andere Sachen. Und zumindest ja so auf den ersten auf jeden Fall. Ja. Aber ich muss ihn mir wohl nochmal mit Daumen angucken. Ja. Der Neue hat bestimmt Daumen. Ja, aber irgendwas war mit den Daumen, irgendwas, die haben dann halt Griff ermöglicht oder bessere Koordination von irgendwelchen Feinarbeiten oder sonst was, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Abspaltung des Daumens mit der Abspaltung vom Affen oder davor stattfand. Ja klar, also ich meine, du hast ja irgendwie, wenn man den Daumen so einklippt, so gerade streckt, ne, so parallel. Gerade strecken oder einfach so einklappen und dann musst du ja greifen wie so ein Affe mit den anderen vier Fingern und das ist schon nicht so fein vom Griff. Dein Daumen ist schon cool. Bedient man eine Maus ohne Daumen? Das ist schon weird. Eine Maus ohne Daumen? Ja, das geht, wenn du die Daumentasten nicht benutzt. Ja, das stimmt. Die werden dann überflüssig. Aber ich meine, grundsätzlich, das geht schon, aber das ist schon reichlich komisch. Ja, also die Computermäuse heutzutage, die sind ja auch irgendwie ganz schön krank. Wenn ich so, ich habe hier so eine Standardmaus und die hat irgendwie an der Seite noch eine Daumentaste, aber dann hört es auch schon auf. Aber wenn ich mich jetzt teilweise mal in der Firma bei den jüngeren Leuten umgucke, die so technikaffin sind, ne, da sehe ich da irgendwie Mäuse stehen mit teilweise 3 Scrollrädern und mehr Tasten, als man irgendwie an 2 Händen, Fingern hat. Ja. Ich hatte mal so eine Gaming-Maus oder sowas, ne? Hast du da irgendwie so Level 1 durchspielen auf Taste 1 und dann irgendwie über Makros alles automatisiert oder was? Ich habe keine Ahnung, wozu braucht man so viele Tasten? Ich bin ja kein Zocker, aber erklär mich doch mal auf. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hatte einmal so ein Ding gekauft, weil ich dachte, hey cool, mehr Tasten, da kannst du mehr abkürzen. Da bin ich aber ständig auf diese Knöpfe gekommen. Also ich habe keine Ahnung, wie man so ein Ding bedient, weil ich ständig mit meinem kleinen Finger, mit meinem Handballen, mit dem Daumen sowieso ständig auf diese Tasten gekommen und habe ständig Sachen ausgelöst. Ja, und das hat mich so genervt, dass ich das Ding direkt wieder in die Ecke gefeuert habe. Und seitdem habe ich nur noch Mäuse mit Rad und zwei Tasten. Ich würde nie auf die Idee kommen, so, vielleicht sind die ja mittlerweile ausgereifter oder so, vielleicht brauchst du spezielle Hände dafür. Irgendwie so eine Teenie-Hand, die Leute, die irgendwie noch viel zocken oder so. Vielleicht haben die alle schon einen Finger mehr und wir wissen es nur noch nicht. Das könnte auch sein. Die ganze die SMS-Generation. Ja, das stimmt. Das ist ja auch so ein Ding hier, T9, das geht gar nicht. Diese SMS-Sprache auf diesen Handys, bevor es so Smartphones gab, ne? Da hattest du ja deinen Zifferblock, über die du SMS geschrieben hast. Da gibt es irgendwie dieses Buchstabenerkennungssystem, dass du Wörter nicht ausschreibst. Ich hatte nie so ein Handy und habe da auch nie SMS geschrieben. Aber ich weiß nicht, wurde vor 2 oder 3 Jahren das erste Mal mit T9 konfrontiert, obwohl ich halt vorher, ich kenne Onscreen-Tastaturen, ich kenne diese Palmen, Graffiti-Input-Geschichte und alles Mögliche. Aber wie kann man denn bitte mit T9 arbeiten? Das geht doch mal gar nicht, oder? Doch. Doch. Also ich fand das Wie okay. steil ist denn da die Lernkurve? Also meinst du deine Lernkurve oder die von T9? Insgesamt, also ich meine, du kannst ja, ich komme halt normalerweise mit so Autokorrekturen oder Autokorrekturen schon, aber mit so Vervollständigungsdingern komme ich irgendwie schon. Mumuschuschhirsch, Ja. ja. Wortvervollständigungstechnologien. Damit komme ich irgendwie nicht so klar, weil irgendwie passt es nicht. So, der schreibt nie das, was ich schreiben wollen würde. Ja, aber ich meine, du schreibst, also ich meine, wenn ich jetzt hier bei meinem Telefon, das ist so ein Android-Smartphone, ne, wenn ich jetzt anfange hier zu tippen und zu swipen, ich tippe ja nicht, ich swipe, heutzutage swipet man, der Mann von heute swiped Ich und die Frau, swiftiere. Entschuldigung, die Benutzer von heute swipen, bitte? Ich swifte. Swiftkey. Das ist was Ähnliches, ne? Mach du erstmal deins, dann mache ich meins, weil das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, swipe eigentlich auch. Und dann swipest du durch und ich meine, normale Wörter, die man halt so schreibt, die kennt er. Und wenn du dann anfängst, irgendwie Wörter zu tippen, die oder zu swipen, die er nicht kennt, dann kannst du die auch ganz normal tippen und dann weißt er die beim nächsten Mal. Der weiß, wie oft du irgendwas benutzt und dann schlägt dir das gleich vor. Also wenn ich jetzt hier eingebe, Moschushirsch, dann weißt du das nächste Mal, wenn ich das dann swipe, Moschushirsch. So, und dann komme ich ins Spiel. Dem ist das natürlich zu wenig, weil mit mehr als einem Gerät hast du die Synchronisierungsprobleme, dass wenn du was auf dem Handy geschrieben hast, hast du es auf dem Tablet nicht drin. Und da kommt das Swift-Key ins Spiel. Das hat auch so eine so eine Komplettierung oder Vervollständigung oder auch eine Erkennung des möglichen nächsten Wortes. Also sobald du was tippst, gibt er dir 3 Möglichkeiten des nächsten Wortes, von dem er vermutet, dass du es schreiben wirst. Aber es ist auch cool. Und das Ding lernt aus deinem Twitter-Feed, aus deinem Facebook-Feed, von deinem Gmail-Account und von RSS-Feeds. Das heißt Holy auch noch shit. von meinem Blogartikeln oder von den von den Shownotes Und sozusagen. das funktioniert gut? Das funktioniert super. Sobald ich einen Satz irgendwie geschrieben habe, hat er das Ding gelernt. Wenn ich den nächsten Satz mit dem gleichen Wort beginne, kann ich den kompletten Satz nur durch Antippen der Autovervollständigung nochmal schreiben. Wenn ich jetzt hier so mal Twitter aufmache. Ich will Zwiftki. Ist das umsonst, oder? Ja, es kostet irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das damals im Angebot gekauft, als es irgendwo drin war, aber das ist geil. Das ist wirklich, das ist die App-Empfehlung Oh überhaupt. mein Gott, ich Oh mein brauche das Gott. auch, Christian. Ja. Ich brauche Zwiftki. Schnell. Und ich glaube, es gibt eine Demo, die du dir angucken kannst, wo die Ach, Vervollständigung, Quatsch. nee, die Ich brauche. Vervollständigung funktioniert auch und es läuft halt irgendwie 14 Tage danach, lernt es nicht mehr. Nee, danach lernt es noch, aber vergisst alles Alte. Also du hast nur einen 14 Tage konstanten Speicher, aber zum Angucken auf jeden Fall machen. Ich kaufe mir das von dem Gehalt, das du mir bezahlst. Stimmt. Im Podcast. Ich verkloppe jetzt unsere kompletten Du Dingseinnahmen, veräppst es. Flatter-Einnahmen. Ich veräppe es. So, wie heißt das? Swift. Swift Key. Swift Key. Swipe kennt Swift Key nicht, hätte man sich denken können. Wie jetzt Bing googeln, ne? Swift Key X oder Swift Key? Swift Key X ist das Neue. Wow. Ja. die Echsen. Aber bevor du dir das installierst, da wir ja hier auch schon nah an der Zeitschranke sind, würde ich einfach fragen, ob du noch was auf dem Thema hast, weil hier so dem Tom beim Installieren zuhören ist auch nicht so spannend. Da können wir auch Outdoor gehen und können irgendwie so eine Episode machen, wo wir dem Gras beim Wachsen zuhören. Jetzt, das wäre jetzt gemein, Christian. Du willst doch Outdoor. Ja, aber ich habe, ach. Ach. Komm, nee. Kauf dir doch ein Pixel im Internet. Ja, nee, es geht ja nicht. Sold out. Die Pixel sind alle schon gekauft. Komm, ich hab noch was. Hast du hier, Filme gesehen? Hast du mal, nee, Filme habe ich nicht gesehen, weil ich jetzt gerade irgendwie noch die Serien, habe irgendwie noch die aktuelle Futurama-Staffel zwischendurch eingeschoben, habe noch eine American Dad nachgeholt und bin jetzt gerade so ein bisschen am Walking Dead gucken. Okay. Kein Film, krass. Ich glaube, das erste Mal, dass du keinen Film gesehen hast. Ich bin wirklich nicht dazu gekommen, einen kompletten Film seit der letzten Episode zu gucken. Ich wollte noch Ghostbusters gucken. Ja, ja. Ghostbusters. Hab's aber noch nicht gepackt. Okay. Den Ghostbusters 1? Mhm. Abgefahren. Hast du den nie gesehen, oder? Doch, aber den wollte ich mit dem Tackleman nochmal besprechen demnächst. Ach so, okay. Ja, du wolltest noch irgendwas sagen jetzt gerade. Ja, hier, Origami. Hast du was mit Origami schon mal gemacht? Ja, weil irgendwann letztens war ja irgendein Origami-Großmeister hatte irgendwie Geburtstag oder 101. Geburtstag und Google hatte halt einen Doodle von dem drauf. Heute. Ist es heute? Ja. Oh, super aktuelles Thema, ne? Ja. Können wir mal gleich an den Anfang des Podcasts schneiden, um den Spannungsbogen zu erzeugen. hast du mal was mit Origami gemacht? Ich habe einen Kumpel, der irgendwie mal relativ aktiv war und halt immer Zeug gebastelt hat. Nee, ich habe das als Kind mal gemacht, als es in der Schule oder im Kindergarten, ich weiß gar nicht, wo wir das mal gemacht haben. Aber nee, habe ich nicht. Du? Nee, ich auch nicht. Aber ich war, ja, ich kannte halt irgendwie mal einen, der da irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Frösche gebaut hat, wo du dann hinten drauf drücken konntest und die dann irgendwie gehüpft sind, also noch mit Funktionen. Oder es gibt ja auch diesen Schwan, wo du ziehen kannst und dann kommt irgendwie der Hals raus. Ja. Und ich glaube, dieser Typ, der da irgendwie gedudelt wurde bei Google, der war halt irgendwie so einer, der halt irgendwie diese ganzen Falltechniken so mehr oder weniger das erste Mal publiziert hat. Und es gibt, ja. Ja, ich kenne halt so, ich würde sagen, die Kindervariante von Origami, so ein bisschen Papierflieger. Ja. Weil das hat ja auch sowas von Knicken, Funktion, Form und so weiter. Und da habe ich zumindest irgendwie immer zu denen gehört, die alles Mögliche ausprobiert haben und nicht nur immer den gleichen Flieger gebaut haben. Aber so den Schwung zu Origami habe ich nie geschafft, weil mir das zu fuddelig war. Ja, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, aber da gibt es ja schon abgefahrene Sachen. Es gibt Star Wars Origami, sehe ich gerade. Echt? Ja, so ein Typ im Laserschwert. Es gibt ein X-Wing Origami. Aber, naja, ich weiß nicht, ob das Original Origami ist. Es gibt ein Yoda mit Origami. Ja gut, Origami macht ja irgendwie nur aus, dass es gefaltet ist und ich glaube aus einem Blatt oder aus einer Fläche bestehen muss, irgendwie ohne Schere, ohne Kleber und du kannst halt mehrere dann kombinieren, indem du sie überfaltest oder zusammensteckst oder sowas. Ach, das ist dann schon wieder, das ist erlaubt, ja. Ah, und meine Frau sagt, das ist immer quadratisch. Okay. Not bad. Ja. So, haben wir das auch besprochen? Haben wir das auch besprochen. Was ich seit Jahren habe, man kann irgendjemand hat mir mal aus einem alten 10-Mark-Schein, als Mark noch da war, ein Hemd gebastelt. Das ist dann das letzte Hemd aus einem Geldschein. Und es sieht wirklich aus wie ein kleines Hemd mit so kurzen Ärmelchen, mit einem Kragen, keine Ahnung, wie das geht, aber es sieht wirklich aus wie ein Hemd. Da habe ich seit Jahren bei mir im Portemonnaie so einen 10-Mark-Schein als letztes Hemd. Ach, du hast das auch mitgeführt sozusagen, oder ja, halt nicht aufgelöst. Ja, genau, das ist einfach im Portemonnaie geblieben. Ja, das ist mal cool. Ich kenne auch irgendwie, du kannst so eine Box falten aus zwei Scheinen, die du irgendwie ineinander stecken kannst. Ja. So mit Deckel. Mhm. Und irgendwann hat mir, aber das kann ich leider nicht mehr, das war auch so Ende der Realschulzeit, hat mir mal jemand gezeigt, wie du aus einem Stück Papier eine Wasserbombe bauen kannst. Indem du halt auch so einen Würfel falten kannst, wo du oben Wasser reinfüllen kannst, einfach aus einem normalen Blatt Papier. Das Ding ist durch die Knickung relativ dicht und wenn du es wirfst und mir prallt halt irgendwo auf, geht's halt auf. Das fand ich auch noch nett. Das sollte man eigentlich mal wieder recherchieren und verbreitet verwenden. Nächste Woche machen wir Origami live. Origami. Da müssen wir nur rascheln. Wir reden nicht, wir rascheln nur am besten und fluchen und so. Also, ja, so, ja, das kannst du dann aber auch hier mit Webcam verfordcasten, ne? Das stimmt auch wieder. Wir machen ja geil so. Aber ich fände die Idee gar nicht so schlecht, weißt du, so dieser Vodcast, wo du nur die Schatten von den Leuten siehst. So vor der Wand. Ja, genau, bei dem, es gibt doch hier immer so, wenn die Leute irgendwie im Fernsehen unerkannt bleiben wollen, dann sitzen die doch hinter so einer Wand, wo du nur die Silhouetten siehst, weil sie von hinten angeleuchtet werden. Ja, genau. Genau, sowas machen wir. Ja. Oder mit Anonymous-Masken auf. Ich war ja, wann war das? Ich glaube, ich habe es auch fotografiert und getwittert. Da war ich im Zug auf der Heimfahrt und musste irgendwie kurz pissen, bin aufs Klo, habe die Tür aufgemacht, bin rein und an der Wand war mit Edding geschrieben: Stop ACTA, we are anonymous, expect us, we do not forgive, we do not forget. Habe ich, glaube ich, rumgetwittert und irgendeiner meinte, ja, expect us, sogar auf dem Klo. Ja, fand ich schön. Die verstecken sich also im IC. Ja, Anonymous fährt Zug. Ja, die hacken vom Zug aus. Ja, das ist der Anonymous auf dem Klo. Ja, schön. Ja. Schön. Ja, dann sind wir eigentlich mit der Zeit schon durch, ne? Dann sind wir eigentlich mit der Zeit schon durch. Schade eigentlich. Ja, Themen habe ich auch nicht mehr. Schade eigentlich oder Themen habe ich nicht mehr? Ja, schade eigentlich und ich habe keine Themen mehr. Ja, was habe ich denn? Ich guck mal, ob ich noch was habe. Aber man muss es ja nicht überstrapazieren. Nee. Ich könnte jetzt noch einmal das B-Wort sagen, womit automatisch neue Leute in den Stream reinkommen und dann machen wir Schluss. Ja, dann machen wir. Bumsen.